Auf der trostlosen Promenade, die sich U-förmig um das Hafenbecken legt, sind die herumfliegenden Plastiktüten das einzig Lebendige. Die Luft ist so klar und schneidend, wie nur die Luft am Meer sein kann. Im Krisenort. Auf den Holzgerüsten baumelt der letzte Fischfang im Wind. Im Vorbeigehen lasse ich meine Hand durch die Phalanx der stocksteifen Fische streifen. Um die in den Boden gerammten Baumstämme hat sich der Sand zu kleinen Dünen geschichtet. Lange Wanne? Alperssee? Nördlich der Bickedorfer Ferienhaussiedlung verläuft ein von blühender Besenheide gesäumter Pfad. Der Sinzel? Folgt man diesem zwischen den Dünen hindurch bis zu seinem Ende? So gelangt man zum Haus von Georg Bartels. Der Vossberg. Die höchste Düne weit und breit. Ein hellgrüner Wellblechschuppen, dessen marodes Dach in Ocker und Rotbraun gestrichen ist. Der Moorkamm. Fast alle Hausdächer hier und viele der Hauswände, wenn aus Wellblech, sind in diesen Farben gestrichen. Hellgrün, Ocker und Rotbraun sind die einzigen hier in der Gegend noch hergestellten Ölfarben. Die Saalenheide. Als Ebbe und ich den Blechschuppen zum ersten Mal betraten, fühlten wir uns wie in einem Märchen. Der war vertraut und fremd zugleich. Eine Art Sommerhaus, in dem die Netze eines Fischers an der Wand und das Fell einer Kuh im Giebel hing. Der weiche Sand. Die herumliegenden Gegenstände. Ein Ort, an dem Ebbe und ich die meisten Sommer unserer Kindheit verbracht haben. Ein Lenkrad. Ein halber Autoreifen. Ein Fischernetz. Ich sehe meinen Bruder, wie er umherläuft. Er trägt den blauen, grob gestrickten Wollpullover mit Kragen. Die grüne, aufgetrennte Latzhose von mir. Eine verrostete Erbsendose. Ebbe, wie er dasteht und diese sich dem Boden angleichenden Gegenstände mit großer Freude betrachtet. Seine Haare an der Seite gescheitelt, sodass sie ihm ständig ins Gesicht fallen und er sie wieder wegpustet. Der Blechschuppen. Hörspiel von Matthias Caro. Autoreifen, Schiffswanden. Bojen. Eine Wäschetrommel. Ölfässer. Es gab nichts, was es nicht gab in den Dünen rund um das Haus. Die Form der Dinge war noch unbestimmt. Noch nicht verbunden mit Personen. Die meisten von den Gegenständen sind längst im Boden verschwunden. Oder aber das Meer, über welches sie einst gekommen sind, hat sie zurückgeholt. Das Skelett einer Hollywood-Schaukel. Wie Ebbe. Ebbe ist tot. Und das schon sehr lange. Mein Bruder, der mit Hagelbergs Hund in den Dünen spaziert. Aber jetzt, wo die gefräßigen Dünen den Blechschuppen bald ganz bedecken, muss ich von ihm abschieden. Die klaffende Wunde an Ebbes Hand. Das auf den Sand tropfende Blut. Ich will alles aufsammeln und in die Küche zum Kapitän. Der rostige Geruch des Schuppens. Ich will diese Gegenstände wie in einem Museum aufbewahren. Ein Museum, darin die aufbewahrten Dinge allmählich verschwinden. Wie dein Körper. Wie du, Ebbe. Ich bin der große Ebbe. Deshalb sterbe ich zuerst. Und im Himmel warte ich dann mit einer Cola auf dich, ja? Wenn ich vorsichtig und im richtigen Winkel gegen den alten Blechschuppen schlage, gibt er vielleicht Schlag für Schlag seine Geheimnisse und störrischen Geschichten preis. Hallo? Jemand zu Hause? Ebbe. Mein geliebter Bruder. Na, sing, sing, sing weiter. Das war der Carambaggio. Das war Blind Carambaggio. In einem Ruderboot sitzend, treibt Ebbe über das Meer und immer größer werdend auf mich zu. Das hölzerne Paddel gleitet wie ein Schleier hinter ihm über das Wasser. Da war ein Löwe in der Küche, da war ein Papagei in Babas Bett. Ein König in einer über dem Wasser schwebenden Sänfte. Das war der Karambajo, das war Blind Karambajo. Den schwarzen, weit aufgekrempten Sonntagshut von Georg Bartels, der einsam und verloren auf seinem Sarg gelegen hat, hält er wie eine Krone in seiner linken Hand und winkt Blind mir zu. Karambajo. Er wird auf geheimnisvolle Weise immer größer und ist plötzlich da. Was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst, Ignat? Was meinst du? Genau das, was ich sage. Was ist das Erste, woran du dich erinnern kannst? Na gut. Und ich warte. Ich stecke im Geburtskanal fest. Du lügst, Ignat. Man kann nicht im warmen Dünensand liegen und in den klarsten Himmel hinaufblinzeln und an so etwas... Ja? Egal. Nein, Ebbo. Das ist Hackelbergs Hund. Was wolltest du sagen? Er will uns fressen. Nein, was? Er will uns fressen. Genau das hast du einmal zu mir gesagt, als wir noch Kinder waren. Er will uns fressen? Egal, Ebbo. Jedenfalls glaube ich, dass es tatsächlich so war. Was mit dem Geburtskanal? Du spinnst. Und wenn schon, ist es eher eine Vermutung. Präzise Ahnung. Ich wollte einfach nicht raus. Warum, verdammt? Keine Ahnung. Es ist dunkel und warm. Das ist Hackelbergs Hund. Hackelbergs Hund. Ich beschließe zu ersticken. Als Kind dachte ich immer, er will uns fressen. Meine Herzhöhle verschwinden. Ich laufe blau an. Der Gebissabdruck auf deinem Arm. Ich schreie den Namen unserer Mutter. Mutter ist tot. Ja. Warum hast du deine Einstellung zum Leben geändert? Meine Einstellung zum Leben? Was ist das denn? Ich meine, warum bist du doch rausgekommen? Die Sauglocke. Hattest du Schmerzen? Ich kann mich nicht erinnern, aber... Aber was, Ignat? Was? Ein Bild. Ich sehe ein Bild von meiner Geburt. Da ist Blut. Rot, braun, hellgrün, fast ocker. Und Nebel, überall ist Nebel. Was ist hinter dem Nebel? Ich weiß es nicht, ich kann es nicht richtig sehen. Aber in der Ferne taucht plötzlich etwas auf. Was ist es? Es ist gigantisch groß. Ein rostender Stahlkoloss. Schwerer Rauch, der sich zäh und langsam von den Schornsteinen niedersenkt. Sind Menschen da? Nein. Nur Wellen. Die tobenden Wilden. Die Geister. Die Dämonen. Die Dämonen. Ebbo, wie er zusammengekauert in der Küche sitzt und mich mit großen Augen anblickt. Mir geht das gut, Ignat, wirklich. Ich war mit Hackelbergs Hund spazieren. Ich habe ihn richtig lieb gewonnen. Mein kleiner Bruder wog damals nur noch 39 Kilogramm. Er befand sich im Hungerstreik. So nannte ich seine periodisch auftretende Totalverweigerung von Essen. Mir geht das gut. Jetzt, wo du da bist. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, Brüderchen. Wirklich. Über die Jahre hatte ich vergebens versucht, mich an die steigenden und fallenden Gezeiten seines Körpers zu gewöhnen. Ich bin fertig. Es ist aus, Ignat. Ich sterbe. Ich will meine Henkersmahlzeit. Ich brachte Ebbo ins Krankenhaus und betete. In einem Fenster. Zwei Schwestern, ein tätowierter Wachmann. Nur mühsam halten sie den um sich schlagenden Ebbo auf dem Stuhl fest. Hilflos stehe ich daneben, bis endlich jemand eine Spritze in den Arm meines Bruders knallt. Ich fühle mich wie angenagelt, Ignat. Als ich am nächsten Tag Ebbos Zimmer betrete, steht diese zwar auf und drückt mir eine Schnabeltasse in die Hand. Sie haben Ebbo im Stuhl fixiert. Er wendet seinen Blick ab auf den tropfenden Beutel am Galgen. Ich kann nicht mehr. Die Infusionsnadel steckt oberhalb seines Handgelenks. Das Heftpflaster mit der Aussparung kann die blaue Stelle nicht voll verdecken. Ich bin fertig. Er hat sich die Nadel immer wieder herausgerissen. Es ist aus, Ignat. Ebbos Blick aus dem Fenster. Draußen ist es still geworden. Ich sterbe. Auch ich blicke jetzt aus dem Fenster in die Dunkelheit der Dünen. Dahinter liegt das Meer. Dahinter liegt der Ort, an dem Ebbo jetzt ist. Ich will oben auf dem Fassberg sterben. Es war an Ebbos 25. Geburtstag, als ich auf die mit Edding beschrifteten John Peel-Kassetten blickte und plötzlich ahnte, dass er zu weit gehen würde. Dass sein Wunsch zu sterben inzwischen vielleicht größer war als seine Kraft zu leben. Spät in der Nacht. Das Knistern. In die Dunkelheit starrend, lausche ich dem Geräusch. Die Restglut hat das Holz erneut entzündet. Durch die Lüftungsschlitze das Aufflackern der Flammen. Ich bin im Maschinenraum eines Afrika-Dampfers. Die wehenden Stofffetzen im Wind, aufgeweichtes Holz, Muscheln, ein gebrochener Spaten, deine große Sandfestung, Ebbo, mit allerhand Treibgut gesichert. Der Schneckeneingang schützt dich gegen Eindringlinge, schützt dich gegen den Wind. Deine abgeschnittenen Haare, Ebbo, die du auf die ruhige Oberfläche des Meeres legst. Deine Haare, die in der Brandung gegen den Anleger schlagen und schließlich wie winzige Baumstämme davontreiben. Dein Bretterverschlag ganz oben in den Dünen, Ebbo. Unerreichbar. Dein Aussichtsturm, dein Ausguck. Deine Haare im Wind. Deine Augenschlitze gegen den auffliegenden Sand. Deine Fußspuren im Sand verwischt. Wo bist du jetzt, Ebbo? Du bist ins Innere deines Verschlags gekrochen. Du sitzt in deiner Trutzburg. Die Thermoskanne mit lauwarmem Kaffee in deinem Schoß. Der Sand im Brot zwischen deinen Zähnen. Es knirscht. Am Abend. Im Kamin bollert der Wind, kein Regen. Die Haustür geht auf und Scheuner tritt ein. Unsere gemeinsame Sommerliebe. Wir beginnen, allen Ballast über Bord zu werfen und stellen den Küchentisch zur Seite. Scheiner holt ihre Klarinette hervor. Und wir zwei? Tanzen einen Polka. Ich hatte mich zum ersten Mal länger als 5 Minuten über Wasser halten können. Und ganz ohne technische Hilfsmittel, Ignat. Bravo. Technische Hilfsmittel. So nannte der Kapitän meine orangefarbenen Schwimmflügel, die mich mühsam, aber mit Erfolg über der Wasseroberfläche hielten. Das müssen wir gleich deiner Mutter erzählen. Die wird staunen. Tatsächlich staunte meine Mutter nicht schlecht. Ein schlechter Schwimmer bin ich aber geblieben. Daran konnten auch meine anfänglichen Erfolge nichts ändern. Meine Badehose zierte niemals ein anderes Abzeichen als das des Seepferdchens. Das Seepferdchen ist ein ganz erstaunliches Tier, Ignat. Als der Kapitän und ich uns im Schatten des Hauses umzogen, entdeckte ich eines Tages den Orden noch auf seiner Badehose und jubelte. Da, auf deiner Badehose. Du hast ein Seepferdchen auf deiner Badehose. Meine Mutter hatte dem Kapitän das gleiche Abzeichen auf die Badehose genäht, das auch meine zierte. Ein wahrer König der Meere, Ignat. Und nun komm. Der Kapitän nahm mich an die Hand und wir liefen gemeinsam durch die Dünen, vorbei an Gummiboot bepackten Badegästen zum Strand hinab. Jeder Mensch, der etwas vom Leben versteht, sollte diesen Orden mit Stolz tragen. Merkte das für immer, Fähnrich. Als wir aus dem Wasser kamen, stand da die Badeaufsicht. Der Kapitän, noch völlig aus der Puste, zeigte sichtlich stolz mit seinen Fingerstümpfen auf unser Abzeichen. Wir sind Seepferdchen. Sogenannte Hippocampus. Mit geschwollener Brust traten wir den Rückweg an. Zwei ranggleiche Matrosen. Zwei Seepferdchen. Zwei Menschen, die in diesem Moment etwas vom Leben verstanden hatten. Seepferdchen ist das, eine Seepferdchen ist schön, denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen. Hollai, holla ho, hollai, ai, ai, holla ho. Am Morgen der Geruch von toten Krebsen im Aschereimer. Ich sitze, den Parker über die Schultern geworfen, am Küchentisch und betrachte das vergilbte Porträt von Georg Bartels. Der Moork. Moorkamp. Seine rauchige, warme Stimme. Meine Hände unter die Oberschenkel gepresst, denke ich an die Fingerstümpfe des Kapitäns, die mühsam, taktlos, aber vertraut auf die Tasten seiner Schreibmaschine schlagen. Am Hasenpfahl. Am H-A-S-E-M. Der Kapitän gab jeder Düne in der näheren Umgebung des Hauses einen Namen. L. Georg Bartels war ein gebildeter, stets elegant gekleideter Mann, dem die Tränen in die Augen stiegen, wenn er die klaren Klänge einer Kirchenorgel hörte. Georg Bartels war mein Vater, mein Kapitän. Wer keinen Namen hat, Fähnrich, den gibt es gar nicht. Ich verlasse die Küche und trete nach draußen. Einige Sekunden stehe ich regungslos da und lausche dem vertrauten Nordostwind, der in gleichmäßigen Schüben über die von Strandhafer bewachsenen Dünengipfel zieht. Und so wie der Kapitän es getan hätte, hülle ich mich in eine Decke und setze mich vor das Haus. Die Boote liegen bereits Kiel oben. Das Meer ruht sanft, wie ein schlafendes Tier. Die leichte Kräuselung der Seeoberfläche, die sich am Strand brechenden Flutwellen. Die Gezeiten. Mit jeder Stunde, die ich vor dem Sommerhaus meines Vaters sitze, werde ich ruhiger. Ich beginne, die Bewegungen von Ebbo, Georg Bartels und mir an diesem Ort zu rekonstruieren. Ein nahtloser Übergang vom Land zum Himmel, Jungs. So muss es früher einmal gewesen sein. Der Kapitän klopfte gegen sein Weinglas, entfaltete einen Zettel und suchte unter den Konfirmationsgästen nach Ebbo. Noch während er sprach, war mein Bruder von seinem Platz aufgestanden und hinter den gesenkten Köpfen der Gäste um die Festtafel in Richtung des Kapitäns geschlichen. Heute sind Land und Himmel voneinander getrennt. Georg Bartels schloss seine Rede mit den Worten: Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, mein lieber Ebbo. Und mögen die Gezeiten dir stets gewogen sein. Unsere Mutter erhob sich als erste von ihrem Stuhl und begann wie benommen zu klatschen. Musik. Es gibt dieses Schwarz-Weiß-Foto von meinem Bruder, auf dem er bei strahlendem Sonnenschein neben seinem Fahrrad steht und sich kokett auf einen Regenschirm stützt, den er vor sich in den Sand der Düne gestemmt hat. So, nun wollen wir doch mal sehen. Stillgestanden, Ebbo. Ebbo war, nachdem er den Selbstauslöser betätigt hatte, ins Bild gelaufen, hatte sich auf den Regenschirm gestützt und dann einige Zeit so ausgeharrt. 21, 22, jetzt. Ach, nun mach schon. Mach schon, du blödes Ding. Im linken Bildrand sieht man das angeschnittene Hinterrad und ein Stück des Gepäckträgers von jenem Fahrrad, das wir als Teenager in Hackelbergs Schuppen geklaut haben. Jenes Fahrrad, mit dem wir einmal betrunken und singend Ebbo auf dem Gepäckträger bis in die Ferienhaussiedlung gefahren sind. Holla hi, holla ho, holla hi, hi, holla ho. Im Vordergrund ist der von blühender Besenheide geschmückte Sand der Wanderdüne zu sehen. Zu den Rändern hin wird das Bild unscharf, neblig. Im Hintergrund erstreckt sich das Meer. In der Bildmitte steht Ebbo mit gesenktem Blick. Scheiße. Mistverdammter. Nun mach schon. Los. Er trägt seinen warmen blauen Wollpullover, darunter ein weißes Hemd. Unter der grünen Samthose staken zwei schwarze Wanderschuhe hervor. Seine Hände liegen übereinander auf dem Knauf des Regenschirms. Da war ein Licht in einem Fenster. Da war ein Licht in einem Fenster. Da war ein Licht unter den Dielen. Das war der Carambaggio. Das war Blind Carambaggio. Auf dem Ring an seinem rechten kleinen Finger spiegelt sich die Sonne, wirft mehrere Strahlen, die sich bis zu den Rändern ziehen. Ebbo hat mir das Bild zum Geburtstag geschenkt. Auf die Rückseite hat er mit Bleistift geschrieben: Für meinen geliebten Bruder, dein das Sonnenlicht heute hassender Ebbo. Ich ziehe dich im Bollerwagen über den Strand, Ebbo. Ich sitze vor dem Haus und warte auf dich. Ich trete in dein Zimmer und sehe dich schlafen. Auf der Seite liegend. Embryonal. Du Krabbenfänger. Nach Kaffee und Zigaretten duftender, sehniger junger Mann. Ich hocke neben dir auf dem Deich, kleiner Bruder. Während vor uns am Horizont ein Containerschiff stillsteht. Eine halbe Stunde, dann ist es verschwunden. Der Zaun war kaputt. Vaters Auto auch. Und die Kühe hatten Freigang. Muu. Haha. Sehr lustig. Die Sonne ist weiter weg als der Mond. Denk dran. Okay. Dann fasse ich mich eben kurz. Ein ganz Ohr, Brüderchen. Ich fahre den Renault zu Schrott und kurz darauf weint der Kapitän in meinen Armen. Der hat geweint? Wirklich? Der Kapitän hat geweint? Georg Bartels war ein gläubiger Mann. Georg Bartels war Atheist. Georg war ein Engel. Agnostiker, wenn schon. Ein Engel, Ebbo. Was auch immer, egal. Wie du meinst, Brüderchen, ich akzeptiere... Wo waren wir stehen geblieben, Fähnrich? Die Unfallnacht. Die Nacht. Es ist dunkel, Ebbo. Kalt. Leichter Bodenfrost. Irgendwo zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Ich fahre zu schnell und bin nicht angeschnallt. Eine Stimme schreit aus den Boxen. Von wo kommst du? Von Scheuner. Scheuner Lemberg. Was dagegen? Nein. Aber Begeisterung sieht anders aus. Was ist? Das weißt du genau, Ignat. Dich hätte sie geheiratet, Ebbo, mich nicht. Aber du hast nach frischem Sex gerochen, ich nicht. Und wenn schon, Brüderchen, ist Vergangenheit. Naja, mach weiter. Wo? Irgendwo zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Klugscheißer. Eine Stimme schreit aus den Boxen. Also, die Scheinwerfer erleuchten die geschlängelte Straße. Die Straße ist gesäumt von Bäumen. Ja, Eichen. Hier und da eine Pappel. Fast traumhaft. Was dann? Ich kann plötzlich den Wagen nicht mehr halten. Er rutscht. Beginnt sich im Kreis zu drehen. Was hast du in diesem Moment gedacht? Was? Woran du gedacht hast? Gar nichts. Einfach nichts. Jedenfalls schießt der Wagen durch die Kurve, zwischen spalierstehenden Bäumen hindurch und kracht rückwärts in den Graben und in den Zaun der Kuhwiese hinein. Wie in einem Film. Was? Hattet ihr Streit, Scheuner und du? Nein, verdammt! Und wenn schon? Als der Airbag vor meinem Gesicht zusammensackt, blicke ich in den Nachthimmel hinauf. Wie ein platzendes Kaugummi stelle ich mir das vor. Ich bin ganz ruhig. Es ist still. Bang! Komm schon, Ebo, soll ich aufhören? Es ist still. Ich sehe den großen Wagen, die Milchstraße. Mehr erkenne ich nicht. Mehr Sternbilder kennst du nicht, Ignat? Egal. Neben mir auf dem Beifahrersitz liegen die Unterlagen für das Referat am nächsten Tag. Wie heißt der Typ nochmal, der mit seiner Hütte im Wald? Henry David Thoreau. Wow, hast du diesen Typen vergöttert. Deine Vorträge am Küchentisch waren echt spitze. Dankeschön. Als ich jedenfalls das Buch über besagten Henry David Thoreau in die Hand nehme, sehe ich, dass das Display des Radios noch leuchtet. Du bist unverletzt? Ja. Ich sitze einfach nur da und gucke in den Nachthimmel hinauf. Wie bei einer Rakete kurz vor dem Start ragt die Motorhaube des Wagens in den Himmel. Und dann? Ein Wagen hält oben auf der Straße. Ein Geländewagen. Ein Jeep. Im Scheinwerferlicht erkenne ich einen Mann. Der Kapitän. Er steigt in den Graben zu mir herunter. Was macht er? Er klopft gegen die Tür. Ignat! Geht's dir gut, Junge? Ignat! Komm schon, Fähnrich. Fähnrich! Was? Fähnrich zur See. Ist alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Wer? Ich bin's. Der Kapitän. Vater. Die Tür klemmt, Ignat. Du musst mithelfen. Ja. Ich helfe mit. Ich helfe dir. Vater. Ignat. Ignat. Du hast verdammt großes Glück gehabt, Fähnrich. Weißt du das eigentlich? Du bist nicht einmal angeschnallt. Du bist ein Engel, Vater. Leider nicht, Fähnrich. Aber ich habe eine Seilwinde am Wagen. Das muss vorerst reichen. Also, komm, steig aus. Und dann? Was ist dann passiert, Fähnrich? Lach nur, aber dieses Wort hat mich zurückgeholt. Nichts, Ebo. Nichts? Nein, ich habe so gezittert, dass ich nicht aussteigen konnte. Und er hat dir eine Ohrfeige gegeben. Er hat sich zu mir in den Wagen gesetzt, hat seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt und geweint. Der Kapitän hat geweint. Hat tatsächlich geweint, ja? In meinen Schoß. Und du, was hast du zu ihm gesagt? Gar nichts. Gar nichts. Schade eigentlich. Ich wünschte, du hättest gesagt... Jeder stirbt für sich allein. Kapitän? Das hätte selbst ich mich nicht getraut, Ignat. Nein, ich habe dann seinen Kopf gestreichelt. Ungefähr so. Wirklich? Weißt du, ich mochte es immer sehr, wenn du meinen Kopf gestreichelt hast. Als wir noch klein waren. Herb, Kinder, das waren wir. Wir haben sogar in einem Bett geschlafen. Das vermisse ich manchmal. Genauso wie das Fliegen können im Traum. Du warst immer ganz außer dir, wenn es wieder geklappt hat. Du hast mich gleich geweckt und gesagt... Ich kann fliegen, Ignat, ich kann fliegen. Du kannst fliegen, Ebo. Die Sonne ist weiter weg als der Mond. Aber jetzt komm, da hinten zieht ein Unwetter auf. Träumst du manchmal noch von unserem Kapitän? Ja, ich denke oft an ihn. Seine ruhige Art, uns die Dinge zu erklären. Navigation mit Hilfe der Sterne. Das ist seine Stimme. Und vergesst nicht das Kreuzen gegen den Wind, Jungs. Ach, unser guter alter Kapitän. Unser Vater, Georg Bartels. Heute Heute erkläre ich euch die wichtigsten Techniken für das Leben auf dem Meer, Jungs. Jene Techniken, die für Georg Bartels auf das Engste mit der Entstehung der Wissenschaft verbunden waren. Navigation mit Hilfe der Sterne. Kreuzen gegen den Wind. Bravo, Jungs. Im Sommer übten Ebbo und ich diese Techniken in den Wasserlachen, die Flut zurückgelassen hatte. Dürfen wir heute aufs Meer raus? Wann immer Bitte. Der Kapitän Zeit für uns hatte, saßen wir in dem kleinen Teich neben dem Haus und lauschten seinen Worten. Heute erkläre ich euch das Ausnutzen der Passatwinde. Das Ausnutzen der Passatwinde erklärt der Kapitän uns, während Ebbo einen eilig aufgepumpten Fahrradschlauch in eine mit Wasser gefüllte Schale drückt. Seht mal, wie das blubbert. An zwei Stellen sprudeln kleine Luftblasen gleichmäßig an die Wasseroberfläche empor, wo sie zerplatzen. Hört mal, Jungs. In den nächsten 12 Stunden ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind oder Sturm zu rechnen. Deutsche Bucht, Fischer, Uzira, Skagerrak, Arkona, Danone, Subtula, Deutsche Bucht. Fischer, Uzira, Skagerrak. Bravo, bravo, Jungs. Arkona. Bravo. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange mein Vater an diesem Tag mit uns draußen war. Aber es war schon dunkel, als wir fröhlich und heiter zurück ins Haus gingen. Unter dem Fenster, da war ein Licht. In einem Fenster, da war ein Licht. Unter den Dielen, das war der Karambajo. Das war Blind Karambajo. Blind Karambajo. Ich trete ins Haus und klettere die steile Treppe hinauf in den Schutzraum. Hier war unser Reich. Ebbos und mein Zimmer. Ein winziger Raum im flachen Giebel des Blechschuppens. Ein unbezogenes Ehebett und 2 Seemannskisten, sonst nichts. Nick. Oh. Was ist das für ein Geräusch? Feld. Unser Kapitän. Die Ostermarsch. Was macht er? Er schreibt auf seiner Schreibmaschine unten in der Küche. Horch. Marsch. Red keinen Scheiß, Ignat. Ich sterbe vielleicht, aber ich bin nicht blöd. Der Kapitän ist tot. Krisenort im ja. Im ja, was? Nichts, aber. Alles gut. Viel Zeit bleibt uns nicht mehr, Ignat. Wir haben alle Zeit der Welt, Ebbo. Die Dünen. Ja. Ja, die Dünen, Ebbo. Kannst du sie noch hören? Der Hungerkampf. Ja. In den Nachrichten haben sie gesagt, dass ein Unwetter aufzieht. Vielleicht. Ebbo. Aber unser Zimmer steht auf eisernen Stählen, die metertief in den Boden eingelassen worden sind. Sollte eines Tages der Blechschuppen durch eine Sturmflut im Meer verschwinden, so würde der Schutzraum unbeschadet und wie ein Monolith über dem Wasser thronend zurückbleiben. Keversberg. Ja. Aber ich kann einfach nicht mehr, Ignat. Denk einfach an die wichtigsten Techniken für das Leben auf dem Meer. Diesmal werde ich sterben. Nein, verdammt, du wirst leben. Blödsinn, Ignat, und das weißt du. Ist dir kalt, Ebbo? Nein, verdammt, und jetzt hör auf damit, Ignat. Womit? Erzähl mir von Scheuner, während ich mich etwas ausruhe. Von Scheuner? Ja, mein großer Bruder. Erzähl mir von Scheuner Lemberg, bevor ich sterbe. Erzähl mir von diesem schwarzen, auffliegenden Vogel auf ihrer Schulter. Dieses Tattoo. Ja, erzähl mir diese Geschichte, Ignat. Erschöpft liege ich auf dem Bett von Georg Bartels. Die warme Nachmittagssonne dringt in gleichmäßigen Schüben durch die Lamellen der hölzernen Fensterläden. Da sind Figuren auf einer Landzunge. 2 Kinder winken den Insassen vorübergleitender Boote zu. Ich beobachte das verschwitzte Gesicht einer in die Jahre gekommenen Frau. Ihre ihre verklebten Wimpern. Ruhig, schwarz. Das ölverschmierte Gefieder eines sterbenden Vogels. Sie ist schön. Wie sie ausgestreckt, nackt, fast schwebend auf dem Bett liegt. Ich schiebe meinen Körper wenige Zentimeter zu ihr herüber. Ich spüre ihre nackte Brust an meiner Schulter. Einige Minuten lang liegen wir wohl so da, reglos. Als die Stille unangenehm, fast erdrückend wird, springt Joyner plötzlich vom Bett auf. Sie greift den schwarzen Slip, der am Boden neben ihren Stiefeln liegt, und lässt ihn an ihren Zeigefinger kreisen. Mein Blick gleitet an ihrem grazilen Körper hinab. Das Licht, das hinter ihr aus dem Flur drängt, lässt die Konturen ihres Körpers sehr zart erscheinen. Sie kniet sich neben mich auf das Bett und streckt ihren Oberkörper über meinen. Ich spüre ihre kühle Brust auf meinem Oberarm, ihr weiches Haar auf meiner Stirn. Ich lege meine Hände auf ihre Taille. Ihre Lippen schmecken herb, fast bitter. Wie der Nektar einer verbotenen Frucht dringt jetzt ihre warme Zunge aus ihrem Mund in meinen. Wo hast du das Boot, Ignat? Das Boot? Da, wo es immer ist. Am Anleger. Schaffst du das? Machst du Scherze? Nein. Na dann los, komm, wir legen ab. Was? Komm schon. Ebo greift nach meiner Hand. Erst den Fischer Otts Graben entlang und dann über die Felder und Wiesen der breiten Riede. Ich kenne den Weg. Wir kennen ihn beide. Der Weg in die Dünen, zwischen den leerstehenden Ferienhäusern hindurch. Facken, Bäume. Die Muster im Schotter. Henriettenruh. Das tosende Geräusch. Eine erste Vorahnung von mehr. Ich brauche keine Hilfe. Ich will selbst gehen. Und nun komm schon. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Denn da kann man fremde Länder und noch manches andere sehen. Das hat Ebo ganz zum Schluss gesagt, als ich ihn bereits stützen musste, weil seine Kräfte nicht mehr reichten, um aus dem Bett aufzustehen, die Treppe hinabzusteigen, durch die Küche zu schlurfen, draußen über das Blech des Hauses zu streichen und dann durch die Dünen zum Meer zu gehen. Holla hi, holla ho, holla hia, hia, hia, hia, holla ho. Wir drehen uns ein letztes Mal um. Wir blicken zum Haus von Georg Bartels empor. Da steht unsere Mutter, zusammen mit dem Kapitän. Mutter greift nach der Hand des Kapitäns. Verloren wirken sie, unsere Mutter und Georg Bartels, wie sie hilflos nebeneinander vor der Tür stehen. Der Kapitän hebt seine Hand über Mutters Kopf. Er winkt uns zu. Unser Kapitän, der dicke, kaum 3 Käse ist er groß. Auf der Brücke eine Schnauze, wie eine Ankerklüse groß. Am Strand dann der zitternde Schaum. Weiße Mäuse, die plötzlich davon schießen. Die Windmauern der Kinder, mit gefluteten Gräben, verlassen. Der angefressene Seerobbenkadaver in der Brandung bewegt sich. Holla hi, holla ho. Holla hia hia hia, holla ho. Ebo steht bereits neben dem Ruderboot, das kopfüber auf der Mole liegt. Ich drehe das Boot herum und lasse es in die schmale Fahrrinne, die einige Meter parallel zum Steg läuft und sich dann ihren Weg durch die Bucht bis hinaus in das offene Meer sucht. Da war ein Licht in einem Fenster, da war ein Licht unter den Dielen. Und dann geht er tatsächlich, mein kleiner Bruder. Leise, behend und unauffällig. Als der feste Boden unter seinen Füßen schwindet muss er sich der Strömung des Meeres anvertrauen. Das war der Carambaggio, das war Blind Carambaggio. Der Himmel hat sich unverhofft aufgetan, als er auf das Meer hinausrudert. Das hölzerne Paddel gleitet wie ein Schleier hinter ihm über das Wasser. Ein König in einer über dem Wasser schwebenden Sänfte. Sing, Ebbo. Sing weiter. Da war ein Löwe in der Küche. Da war ein Papagei in Babas Bett. Den schwarzen, weit aufgekrempten Sonntagshut von Georg Bartels, der einsam und verloren auf seinem Sarg gelegen hat, hält er wie eine Krone in seiner linken Hand und winkt mir zu. Das war der Carambaggio, das war Blind Carambaggio. In einem Ruderboot sitzend treibt Ebbo über das Meer und immer kleiner werdend von mir fort. Blind Carambaggio. Ein Flattern, ein kurzes Heulen durchzuckt die kalte Luft. So unverkennbar, klar und deutlich, wie ich es seit unserer Kindheit nicht mehr gehört habe. Auf seinem Weg von Ost nach West löst sich das Heulen in seine Obertöne auf und ist verschwunden. Der Blechschuppen. Hörspiel von Matthias Caro. Die Rollen und ihre Darsteller: Ignat, Max von Pufendorf, Ebbo, Marek Harloff, Georg Bartels, Götz Schubert. Komposition, Saxophone und Klarinette: Peter Ewald. Schlagzeug: John Schröder. Technische Realisation: Christian Alpen, Corinna Gartmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Felix Lehmann. Regie: Christine Nagel. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2017. Dramaturgie: Christiane Ohaus.